ihr Bock auf was Ruhiges? Jedenfalls einen ganz ruhigen Anfang und dann habt ihr Bock drauf? Ja. Definiere ruhig. Ja. Ich trau euch. Yeah. Damit hatten wir die Qualität für heute. Super, würde der liebe Tommy sagen. Das heißt, jetzt können wir beruhigt aufhören. Vielen Dank. Wir kommen jetzt nochmal das Urgetüm des schlechten Geschmacks, die Urbesetzung. Tommy hat mir gesagt, ich soll das genauso sagen. Ich habe das aufgeschrieben. Okay, und es gibt nochmal Hafenwasser von Flausi. Gib dem aber kein Trinkgeld. Ich will auch. Wo ist Hafenwasser? Da, beim Flausi. Ich sehe den nicht. Da, guck mal da.